steig in mein kleines Boot, ich nehm dich mit. Aha. Wir sagen's den anderen nicht, wohin wir fahren. Oh. Ich kenn eine kleine Insel, da wohnt keiner. Da fühlst du dich so wie im Paradies. Oh, Costa del Amor. Oh, oh, oh, Costa del Amor. Denn es soll uns noch keiner stören. Pirat, sie mal entdeckt. Aha. Und hat sich mit seiner Braut dort gut versteckt. Aha. Sie gaben der kleinen Insel ihre Namen. Und wer nach Liebe sucht, geht dort an Land. Costa.